Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über die Legend of Zelda-Spielereihe. Und da ich das hier immer nicht alleine machen will, habe ich mir, ich glaube, die zwei größten Zelda-Fans eingeladen, die ich kenne. Und zwar einmal den Markus. Hallo, Markus. Was? Ich hasse Zelda. Nein, das bin ich. Nein, ich hasse Zelda. Ich mag nur Link. Ach so, okay. Und den guten Jürgen. Hey, Jürgen. Ja, ha, ha. Ah, es war, ich wusste, dass das irgendeiner von euch tut. Finde ich gut. Sehr schön. The Legend of Zelda, wer das nicht kennt, wo zum Geier lebt ihr bitte? Außerhalb von Nintendo also, wahrscheinlich. Außerhalb von Nintendo vermutlich. Ja, das sind so Leute, die PC-Spieler sind oder so. Ja, das sind die, weiß, sagen, dass das so Kinderspiele sind. Richtig. Zelda ist eine japanische, ist natürlich eine Reihe vom japanischen Spieleentwickler. Nintendo und also die Legend of Zelda-Reihe und sie ist eine der beliebtesten Reihen der Welt. Das erste Spiel erschien 1986. Erdacht natürlich auch von Shigeru Miyamoto, von wem auch sonst. Richtig, von dem guten Shigeru Miyamoto. Es gibt unglaublich viele Games. Ich glaube, irgendwas mit 20 Spielern der Hauptreihe und glaube ich 100 Ableger oder so gefühlt. Man hat auf jeden Fall genug zu zocken, wenn man möchte, ja. Ja. Die Dinger erschienen auf allen möglichen Plattformen. Philips CD, den Nesson CD Watch, Game & Watch, Game Boy, Game Color, Game Advance, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo DSi, New Nintendo 3DS, Nintendo Entertainment System, Famicom Disk System, Super Nintendo Entertainment System, den Satellaview, Nintendo 64, GameCube, Wii U, Switch 2. Oder das um Ding es anders zu formulieren, auf allen Nintendo-Konsolen. Für quasi alles, ja, richtig. Wie seid ihr zu Zelda gekommen? Erzählt mir. Jürgen. Es war so, dass ich halt meinen N64 hatte und habe darauf bis zu dem Zeitpunkt nur Mario Kart und Mario gespielt und da kam ein Kumpel meiner Eltern vorbei und hat das Spiel halt einfach mal mitgebracht, weil er selber Gamer war. Und dann habe ich das erste Mal eben Ocarina of Time gespielt. Oh. Und hat mich damals schon so tief beeindruckt, diese ganze Atmosphäre, wenn du halt von dem, wir sprechen später darüber, aber wenn du aus dem fröhlichen Kakariko-Dorf in den Dekobaum kommst, Wahnsinn. Da war ich damals schon total geflasht. Cool. Markus? Ich hatte die Schnauze voll von Tetris und Super Mario auf dem Gameboy. Und da mein Dad noch ein Zelda bei sich im Schrank hatte, habe ich das einfach mal eingelegt. Interessant. Nicht schlecht, nicht schlecht. Man kann keine Games von mir verstecken. Mir wurde damals verboten, Pokémon zu spielen auf meinem Gameboy. Also habe ich mir Zelda Link's Awakening für den Gameboy damals bei also irgendeinem ausgeliehen. Ja, und habe mir das dann ausgeliehen und habe dann Zelda Link's Awakening gespielt. Schönes Spiel. Wie ein Blöder. Oh, sehr schön. Oh, aber ich bin übrigens einer dieser. Nee, es gibt ja diesen unglaublichen Joke. Was? Zelda is a girl? Ich dachte, das ist the guy. Das dachte ich tatsächlich früher, dass der Dude, den du spielst, Zelda ist. Ich wusste es nicht. Ja, gut, ich gedacht, wenn du es nicht weißt, woher sollst du es auch wissen? Ja, ich habe echt gedacht. Ich war tatsächlich früher stinkig, dass ich Zelda nicht spielen durfte. Das Spiel heißt Zelda und ich darf den Typen aus dem Untertitel spielen. Kein Problem, das durftest du ungefähr 30 Jahre spät. Da wollte ich nicht mehr. Yay. Ja. Das ist echt. Angefangen hat das mit 1986 mit The Legend of Zelda fürs Super Nintendo, also fürs Nintendo, das ist Nintendo Entertainment System. Hat irgendjemand von euch die beiden Teile mal gespielt? Also The Legend of Zelda und das 1987 erschienene Zelda 2, The Adventures of Link. Ich habe beide in Golden Cartridge bekommen. Hier. Du hast beide da. Sehr cool. Aber gespielt hast du nie, oder? Doch, doch. Doch, doch. Oh. Das sind 2D-Scroller, soweit ich weiß, ne? Nee, das erste ist quasi top-down. Also so wie er es auch vom Gameboy gekannt hatte, dass du halt von Viereck zu Viereck gehst. Ah, das zweite war die Welt erkundest. Stimmt. Und der zweite Teil war ein brachial schwerer Sidescroller, ja. Okay, cool. Gilt bis heute als eines der schwersten Spiele aller Zeiten. Ich habe sie beide immer nur gesehen. Ich habe damals den Angry Video Game dort geguckt, der die gespielt hatte und war so, okay, so sehen die also aus. Weil ich wusste nie, dass es dieses NES bei uns tatsächlich gab. Es gab es bei uns, war halt nur nicht so beliebt wie das SNES, also Super Nintendo. Apropos Super Nintendo, also wir machen das so, wir gehen durch die Hauptreihe und befassen uns dann ein wenig mit den ganzen Ablegern. Würde ich sagen, oder? Klingt gut? Ja, das klingt perfekt. Ja, gut. Weil in der Hauptreihe geht es ja nämlich weiter, 1991, mit A Link to the Past. Eins, tatsächlich, ich habe nicht viele Zeldas gespielt, weil ich war früher kein sonderlich großer Fan der Reihe. Um genau zu sein, habe ich sie einfach nicht gemocht. Weil ich halt ich bin. Und habe aber damals auf einem Emulator A Link to the Past gespielt, wovon ich sehr viel Spaß hatte, tatsächlich. A Link to the Past ist für mich eins der besten. Gewesen ist damals. Ja, absolut. Ein riesengroßer Sprung. Ihr habt sie beide gespielt, oder? Also ihr habt beide gespielt, das Link to the Past. Ja, wie blöd. Markus? Link to the Past. Das ist das Super Nintendo-Teil. Noch SNES. Ich hab's. Richtig. Wie immer Videothek ein Wochenende mal ausgeliehen. Ich wollte es gerade sagen, du hast das bestimmt auf der Videothek. Da hast du also Zelda zur Zeit damals, als ich noch nicht selbst Konsolen gekauft hat, war schwierig für mich als Fan. Mhm. Weil ich hatte Gameboy, den ich mir selbst entweder gekauft oder gewünscht habe. Und sonst gab's Sony. Okay, da war das richtig. Hat sich gebissen, also habe ich immer nur die ganzen geilen Spiele angespielt und durfte sie nie durchspielen. Ja, bei mir war das, ich hatte ein Super Nintendo, aber ich hatte irgendwie, ich hatte schon geile Games wie Super Metroid und so weiter, aber ich habe nie die Rollenspiele in die Finger gekriegt. Ich hatte nie Final Fantasy, ich hatte nie Zelda. Ich habe dann irgendwann, von irgendjemandem einen Emulator mit allen existierenden Super Nintendo Games gekriegt auf einer Disc, auf einer CD, was glaube ich, keine Ahnung, 100 MB waren oder so. Und habe dann damit A Link to the Past kennengelernt und habe das halt gespielt und ich fand das richtig, richtig, richtig, richtig gut. Die Musik ist super, die Story ist gut. Von dem, was es erzählt, für die Capabilities, die es hat. Hat ja seinerzeit komplett die Zelda-Formel eigentlich erfunden. Also, richtig, dass du ja, erst genau. In drei Tempel gehst, dann das Master-Schwert ziehst, dann in eine neue Welt kommst und dann die Tempel machst, bevor du halt den Schweineboss jagen gehst. Der Ganondorf. Der gute Ganon, den gab es auch schon im ersten Teil. Also, das ist der Urbösewicht, so wie es Bowser für Mario ist. Und ist halt ein Schweinedämon. Ja. Und den bekämpfst du eigentlich immer am Ende, weil sonst ist es kein The Legend of Zelda. Das stimmt, ja. Und es ist halt absolut großartig. Wie gesagt, es ist ein Klassiker, ist absolut. Und du hast heute ja das Ding dann auch die Schattenwelt gehabt, die ultra geile Musik hatte. Stimmt. Gibt's das in dem Nintendo-Ding für die Switch? Ist drin, gut. Auf Deutsch und Englisch, glaube ich. Ja, da kann man es auf jeden Fall muss man sich es eigentlich mal anschauen, denn die Spiele sind absolut fantastisch. Wenn man nicht warte, was es gibt, Walkthroughs und halt Lösungsbücher. Dann gab es, wie gesagt, 1993 The Legend of Zelda Link's Awakening. Das war das für den Game Boy, was ich zuerst gespielt hatte. Das war das mit den Musikinstrumenten, was sehr, sehr geil war. Da hatte ich echt mega Spaß. Um den Windfisch zu wecken, ja. Ja, das war so cool. Ich habe aber immer wieder nur den Anfang gespielt, deswegen weiß ich nur von. Es war doch das auch mit der Schiffreise am Anfang. Ja, genau. Du hast das Intro gehabt, wo du den super cool gezeichneten Link hattest. Richtig. Und dann war halt schiffbrüchig und wurde halt von Marin, glaube ich, aufgehoben. Und er wollte nicht mehr als einfach wieder weiterreisen. Ja, ja. Und er hat halt, dann haben sie sein Schild bei ihm gefunden, aber sein Schwert ist weg. Dann musste zum Strand und da liegt halt sein Schwert und er weiß, dass es sein Schwert ist, weil sein Name auf dem Schwert steht. Richtig. Davon gab es ein Remake. Für die Switch, fantastisches Remake. Es sieht so schön aus. Großartiges Remake, ja. Es sieht so vor allem, weil es ein wunderschön aus. Ja. Es ist so legendär, also happy pur. Ich habe es zwar bisher es noch nicht durchgespielt, aber es sieht wunderschön aus. Ich auch nicht durchgespielt, also muss ich mir echt nochmal dran sitzen. Aber es ist wunderschön. Ich liebe diese Figuren, die sehen richtig cool aus. Du siehst wirklich so, also sieht ein bisschen knetenmassig aus, aber in 3D. Es heißt, es soll halt so einen Diorama-Look erzeugen. Diorama, ja, genau, richtig, perfekt. Aber ich finde, es passt genau zu dem Look and Feel, dass du damals mit. Also mir ging es so, es hat mir das gleiche Feeling gegeben wie damals auf dem Gameboy. Ja, 100%. Gameboy hat die gleiche Atmosphäre rübergebracht. Ein Plot-Twist hat, über den wir jetzt nicht reden, aber es ist ja so, dass er seine Reise halt erst später weiterführen kann, bevor er nicht den Windfisch weckt. Und dafür muss er die ganzen versteckten Musikinstrumente finden. Ja, und absolut. Dann 2D also, und gut gemachten 2D-Dungeons, so wenn du mich fragst. Die haben richtig wunderschön, Spaß gemacht. Wunderschön 2D-Dungeons, sehr guten 2D-Dungeons. Großer Unterschied war, dass du halt auch Mario-Gegner drin hattest. Also konntest du auf Goombas springen und hast, glaube ich, auch Piranha-Pflanzen bekämpft. Sehr abgefahren, das Ganze. Die Zelda-Formel ist eigentlich immer, du machst verschiedene Dungeons, sammelst irgendwelche Gegenstände, wächst am Ende den Bossgegner und killst ihn. Im Prinzip ist das die Formel, kannst du sagen. Mhm. Währenddessen läufst du durch die Gegend und metzelst halt Monster nieder. Collectibles, wie immer, also so Herzcontainer und den ganzen Krempel. Und du löst Rätsel ab und zu. Genau, da findest du in den Dungeon dann immer das entsprechende Item. Also ein Bumerang so eine Feder zum Springen zum Beispiel, Pegasus-Stiefel und was es nicht alles gibt. Und damit löst du dann die Rätsel. Und dann kommst du meistens auch auf der Oberwelt irgendwo weiter, wo du vorher nicht weitergekommen bist damit. Genau, richtig. Und wie gesagt, wenn man Link's Awakening erleben möchte, das Remake, klare Empfehlung, awesome. 100%, absolut großartig. Oder halt das Original im Switch Online Angebot. Kann man auch spielen, ja. Was man da auch findet, ist übrigens das 1998 erschienene legendäre Ocarina of Time, was ich nie gespielt habe. Oh, das Zeitreise. Also, es ist kein Zeitreise-Ding, aber die Grundmechanik irgendwie schon. Du switchst zwischen deinen zwei Altersklassen hin und her und ich fand es so geil. Ja. Und es war ja auch in den Rätseln teilweise mit eingebaut, wenn ich mich noch recht erinnere. Es gab einen Tempel, wo du erst, da war es so, dass du halt erst als Erwachsener den Tempel erreichen musstest, weil du dafür durch die Wüste musst. Und dann kommst du da an, kommst aber nicht weiter, weil da so ein kleines Loch ist, wo Link halt nicht durchpasst. Und du bist zu groß. Genau, und weil du ja eine Melodie für deine Ocarina, die Ocarina der Zeit, die Ocarina of Time, die namensgebende, hast du ein Lied gelernt, um dich dahin zu warpen. Das heißt, du gehst halt zurück zum Tempel der Zeit, wirst wieder ein Kind und gehst dahin und kannst dann durch den Durchgang im Tempel und dann die Stärke-Handschuhe sind es, glaube ich, damit Link da, der, wenn er erwachsen ist, dann irgendwas zur Seite schieben kann, weil er dann die Kraft dafür hat. Ja, die Gadget, die du halt kriegst, um immer wieder weiterzukommen, also noch verschlossene Wege aufzumachen. Der Enterhaken und so weiter, ne? Ja, aber ja, ich fand's halt so geil, wenn man damit auch richtig gespielt hat. Der dann erst zum Enterhaken mit doppelter Reichweite wurde. Ja. Die Leute zum Speedrun benutzen, by the way. Ich habe nie ein Nintendo 64 gehabt. Das war mal eins, was ich gern gehabt hätte. Aber meine Eltern haben sich nie erbarmt, mir eins zu kaufen. Deswegen habe ich dann meistens bei Freunden Nintendo 64 gespielt. Aber nie Zelda. Weil immer, wenn die Zelda gespielt haben, habe ich gesagt, das ist langweilig, spielen wir was anderes. Spielen wir was zusammen. Nintendo 64 ist immer noch so ein Gerät, das ich mir immer wieder überlege, gebraucht einfach doch noch zuzulegen. Warum nicht? Die wichtigsten Spiele hast du eigentlich auf Switch Online, wenn ich ehrlich bin. Das ist der Grund. Mittlerweile schon, ja. Das ist der Grund. Das meine ich jetzt gar nicht abwertend dem N64 gegenüber. Ich liebe die Kiste. Ich habe meinen alten auch noch hier stehen. Aber da es Switch Online gibt und das sind wirklich die wichtigsten Spiele sind da. Ja, das stimmt, ja. Also Mario 64, also ich habe, International Superstar Soccer, Zelda, beide Teile. Beide Teile, und, ja. Und noch viele mehr. Wave Race. Pokémon Stadium, was es nicht noch alles gibt. Und das wichtigste Pokémon Puzzle League natürlich. Die schenken sich wirklich nichts. So. Ja. Auf jeden Fall großartiges Abenteuer gewesen. Mit ganz vielen unterschiedlichen Dungeons. Also du hast immer so den Waldtempel, den Wassertempel, den Feuertempel, den Geistertempel. Es ist großartig. Und es führt dich durch die ganze Welt. Der Wassertempel ist der am meisten gehasste, glaube ich. Bitte? Der Wassertempel ist, glaube ich, der am meisten gehasste. Der gefürchtetste, weil er halt sehr dreidimensional aufgebaut ist. Und du dir extrem merken musst mit dem Wasserstand, welche Räume dir jetzt zur Verfügung stehen. Ja. Wodurch du halt alle 5 Minuten den Wasserstand wieder ändern musst und dafür wieder durch den halben Dungeon laufen musst. Ich hasse diesen Tempel. Ja, den spiele ich inzwischen wirklich, da bin ich ehrlich, den spiele ich nur noch mit Walkthrough, weil es mir halt so anstrengend ist. Seitdem es Internet gibt, spiele ich sowas mit Walkthrough. Ja, verstehe ich auch total. Dieser Tempel hat mich so geflashbackt, was Wassertempel angeht. Ja. Die können heutzutage noch so geil gemacht sein. Du sagst nur Wassertempel und ich krieg schon das reine Kotzen. Vor allem ist es bei beiden so. Wir kommen ja gleich noch zu Majora's Mask. Der Wassertempel ist ja sogar noch schlimmer. Der war super. Nee, der ist schlimmer. Auf jeden Fall. Ich rede mir immer ein, dass er super war, weil ich das Spiel so abgöttisch liebe. Er muss besser sein als bei Ocarina. Ich meine, auf jeden Fall ist der Wassertempel halt berühmt-berüchtigt. Da hat Stefan völlig recht. Aber weil er halt dreidimensional ist, natürlich so unglaublich merken musst, was du auf welchem Wasserstand tun kannst. Und während die ganzen anderen Dungeons eigentlich relativ intuitiv zu durchsteuern sind. Solange du die Rätsel löst, natürlich. Solange du die Rätsel löst, natürlich, ja. Ich habe, wie gesagt... Mein Favorit ist der Wüstentempel übrigens. Also der, den ich gerade erwähnt habe, wo du auch als kleiner Link hin musst. Ich habe das Ding nie sonderlich weit gespielt. Als ich es gespielt hatte, habe ich es nie sonderlich weit gespielt. Ich glaube, ich bin in der Switch-Online-Variante... keine Ahnung, nicht mal beim ersten Dungeon oder so. Genauso wenig wie auf dem 3DS. Die 3DS-Variante habe ich auch hier, aber ich habe es auch nie richtig angefangen. Was ich aber auch absolut nie angefangen habe, sondern auch nur gesehen habe und auch nur vereinzelt, ist der 2000 erschienene Majora's Mask, der im Prinzip der direkte Nachfolger ist von Ocarina of Time. Weniger Nachfolger, sondern mehr storytechnisch vielleicht, aber spielerisch ganz anders. Gilt für viele Leute als das zweitbeste eigentlich nach Ocarina of Time. Ich kann dazu nichts sagen. Erzählt mir von Majora's Mask. Ich weiß nur, Mond göttlich. Fällt runter und alles Mögliche stirbt. Du bist halt der kleine Link und du musst die Zeit immer wieder Ocarina of Time. Du bist der kleine Link von Ocarina of Time und du suchst die Fee Navi, die nach den Geschehnissen von Ocarina of Time weg ist. Genau, und dann kommt dieses Horror, es ist so ein Horrorkind mit dieser Maske. Ja, auch sehr gruselig übrigens. Er ist ein sehr düsterer Zelda-Teil. Ich muss sagen, ich liebe diesen Zelda-Teil, weil er so die richtige Mischung zwischen Horror, Fantasy und doch immer noch so ein bisschen Rollenspiel hat. Und dann ist es halt so, dass da halt dann das Horror-Kit dafür sorgt, dass der Mond auf der Erde landet oder dem Planeten, wo halt Hyrule ist. Und du bist halt nicht in Hyrule direkt, sondern in Termina heißt es, glaube ich, zumindest die Stadt. Und du kannst halt mit der Ocarina die Zeit wieder zurückspulen, aber immer nur exakt 3 Tage zu dem Zeitpunkt, wo du angekommen bist, weil du hast eine Quest von einem Maskenhändler bekommen, du sollst ihm seine Maske wiederbringen und hast dafür zufällig 3 Tage Zeit. Okay. Und, seine Maske ist natürlich die Maske vom Horror-Kid. Genau. Ja, ich weiß nur, dass es düstere ist, dass ein Mond ist und dass dieses 72 Stunden bis zum Ende der Welt jedes Mal kommt und so weiter. Ja, dafür musst du halt sehr gut deine Zeit managen können, weil es kann halt dadurch mehr oder weniger passieren, dass du mitten im Dungeon halt dir halt die Zeit ausgeht. Oh, scheiße. Ja, das Spiel läuft auf Zeit. Dann darfst du wieder von vorne anfangen. Wenn du den Endboss aber einmal besiegt hast, musst du, wenn du zurückgespult hast, aber nur wieder sein Item einsammeln gehen. Glaube ich. Okay. Oder, du musst nur den Bosskampf machen. Der Rest von Tempel musst du, glaube ich, nicht mehr machen. Aber wenn du zurückspulst, musst du zumindest den Bosskampf dann nochmal machen. Wenn du zurückspulst, landest du am Anfang des Games wieder oder landest also du... Also zeittechnisch ja, aber du verlierst, glaube ich, deine Rubine, die du nicht in der Bank eingezahlt hast, wie auch immer das funktioniert. Aber du behältst auf jeden Fall Magie. Deine Gadgets. Geheime Elfenmagie. Ja, ich war nur froh, dass mein Geld nicht verloren geht, wenn ich es auf die Bank einzahle. Ja, es ist ein Videospiel, da stelle ich mich auch nicht dahin. Nee, das nimmt mich aus der Immersion. Das kann ich nicht weiterspielen. Ja, genau. So Schwachsinn. musst du dein Geld Spiel ja bunkern. Das ist ja Quatsch. In dem Spiel mit dem fallenden Mond ist das unrealistisch. Ja, total. Und du hast halt die Masken, die du nach und nach findest, mit denen du dich auch verwandeln kannst. Also 3 Stück. Also kannst du dich in Geroden verwandeln. Also die großen steinfressenden Wesen. Bei, das, die Masken zu benutzen. Die können halt schnell rollen und sind super stark. Du kannst dich in Zora verwandeln. Also so ein Fischwesen, mit dem schwimmst du natürlich schneller und besser und kannst tauchen, wer hat's gedacht. Und eben, wie heißt denn der letzte? Oder das, was du eigentlich am Anfang verwandelt wirst, wo du dich erstmal zurückverwandeln musst. Auch dieses kleine Pflanzenwesen, meinst du? Ein Deku. Genau. Muss ich in Deku sieht. Hätte man ja kommen können drauf, ne? Aber Deku habe ich gerade eine andere Assoziation gehabt. Ja, ich auch. Deshalb habe ich es erstmal ausgeschlossen. Aber es ist ein Deku tatsächlich. Weil du ja auch in den Deku-Palast kommst. Deshalb kam ich da jetzt drauf. Und die brauchst du halt, um die Rätsel zu lösen, weil die natürlich auch verschiedene Fähigkeiten haben. Und du kannst natürlich noch ganz viele andere Masken sammeln. Zum Beispiel die Hasenohren, mit denen du schneller rennen kannst. Und noch viel, viel mehr. Es ist so geil, wie viele Gadgets da drin sind. Ja, und du hast halt wirklich von allen Zeldas, die es gibt, ist es die mit dem am besten und am meisten Sidequest. Ja. Du hast unglaublich viel zu tun in der Stadt. Du konntest unglaublich viel tun. Und du bekommst immer eine Maske mehr oder weniger am Schluss dafür, wenn du es zu Ende führst. Und wenn du alle Masken hast und in den Endkampf gehst, bekommst du eine ganz besondere Maske, mit der du dich halt in Super Saiyajin verwandelst. Das ist großartig. Hm, cool. Okay, es ist halt, wie gesagt, ich habe es nie gespielt. Vielleicht würde ich das irgendwann mal in meinem Leben nachholen. Mach's aber mit dem Guide. Ja, und, das habe ich. Und glaub mir, es ist echt nicht viel Zeit. Ich weiß zwar nicht, wie das konkrete Verhältnis ist, aber nee, du kannst gefühlt alle zwei Stunden musst du zurücksetzen. Du kannst eine Hymne finden, mit der du die Zeit in der Hälfte der Zeit vergehen lassen kannst. Du kannst sie irgendwann stark verlangsamen. Ja, ja, aber es also für mich war es immer gefühlt alle zwei Stunden wird das Ding zurückgesetzt. Am Anfang geht es einem nur auf den Sack. Okay. Wie gesagt, ich werde es irgendwann machen. Ich habe es vor. Ich habe vor, Ocarina of Time endlich mal durchzuspielen. Und vielleicht dann direkt hinterher Majora's Mask. Dann erschien 2001 und Oracle of Seasons und Oracle of Ages, was es ja dank unserem Podcast, den wir produziert haben, dank dem ersten Remake-Podcast, nur dank uns, ne, sonst niemand anderen, gibt es hier auch bei den Nintendo Online-Dingen. Genau, nur weil ich es erwähnt habe, richtig. Ja, weil ich gesagt habe, ich in meinem Fluch oder Segen sage, diese kommen in dieses Nintendo Online. Und es waren, glaube ich, keine zwei Wochen später oder so. Ich fand es sehr gruselig, als ich dann das Ankündigungsvideo in meinem Feed hatte, ja. Auf jeden Fall. Auch zwei, die waren für den Game Boy Color. Ja. Da gab es auf jeden Fall Oracle of Ages, wo du halt mit der Harfe der Zeit durch die Epochen gehen konntest. Entweder bist du sehr früh gewesen, konntest da zum Beispiel eine Saat setzen und wenn du dann zurück in die Gegenwart gekommen bist, hast du logischerweise dann einen fertigen Baum gehabt zum Beispiel. Und bei Oracle of Seasons hast du halt den Stab der Jahreszeiten gehabt und konntest so damit halt die Rätsel lösen. Du hast halt nach und nach eben alle Jahreszeiten bekommen und dementsprechend hat es entweder geblüht oder die Seen waren halt eingefroren und konntest drüber schlittern und solche Geschichten. Haben sich die Storys verändert? Oder sind es dieselbe Story? Nee, die Story ist halt so, dass das, glaube ich, der gleiche Link, der in es gibt ja verschiedene Links in den Spielen, das ist ja immer der Nachfahre von irgendwem. Mhm. Und das ist der Link, der am Anfang vom Triforce schon zum Windfisch geschickt wurde. Also der Link ist das. Und der wird dann am Anfang von der Story wird er auch vom Triforce halt in verschiedene Ecken geschickt. Und die eine Geschichte ist eben die von Oracle of Ages und die andere halt eben Oracle of Seasons. Das sind zwei völlig unabhängige Geschichten voneinander. Aber du kannst über meine heißgeliebten viel zu langen Passwörter oh Gott, Nintendo. Konntest du es dann halt verbinden und dann in den finalen Boss freischalten. Und dann hast du eigentlich erst die komplette Geschichte gehabt. Ah, okay, cool. Ist es egal, mit welchen du anfängst? Bestimmt. Ja, ist es. Ist egal. Alles klar. Cool. Aber du musst beide durchspielen, um danach das richtige Ende zu schaffen. Ja, genau. Du musst mit einem Passwort halt ins nächste Abenteuer starten und dann kommst du am Ende von den Abenteuer dann eben zum finalen Boss. Das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. So hat man doppelten Zelda-Spaß. Why not? Cool. Ich hab's ja nur mal ausprobiert. Sie sahen halt aus wie die typischen, wie halt Link's Awakening. Es soll ja auch quasi der gleiche Link sein, also der gleiche Held von Hyrule. Hat genauso funktioniert. Wäre cool, wenn sie davon auch nochmal so ein Remake machen, der nächste dagegen. Aber dann bitte einfach beide zusammen dann gleich auf einer Cartridge, bitte. Ich brauche keine Passwörter. Einfach nur, ich hasse einfach Passwörter. Einfach nur Story of Season, Schrägstrich Ages und dann eins auf eine Cartridge. Und dann kannst du dir aussuchen, mit was du spielst. Und wenn du das durch hast, kannst du den Speicherstand beim nächsten einfach übernehmen. Ja, richtig. Ja, da wär's cool. Das wird Dann gab es 2003 Link to the Past and the Four Swords. Für den Game Boy Advance Four Swords gab es dann. Warum? Oh, das war doch das erste Ding, was auf Multiplayer ausgelegt war und ich konnte es nicht spielen. Weil ich niemanden kannte, der mit mir Zelda spielt. Ja, weil du konntest es theoretisch alleine spielen, aber dadurch wurde es halt sehr anstrengend. Ja, die Tempel waren aber auf mehr Spieler ausgelegt. Und das hat man schon. Hattest du nicht? Du hattest keine KI, die mit dir rumrennt, du warst so alleine. Nee, du konntest halt immer einen Knopf drücken, dass sie die sind halt zu viert, weil das die vier Persönlichkeiten von Link darstellen soll. Ist egal. Ja. Und da konntest du auf Knopfdruck halt in der defensive Formation, in der offensive Formation. Und damit hast du mitunter auch die Rätsel gelöst, weil sie so halt über den Abgrund kommen, weil sie sich lang machen und so weiter. Aber es ist natürlich da eigentlich darauf ausgelegt, dass du das im Koop machst. Ja, und deswegen habe ich es mir tatsächlich dann gar nicht erst geholt, weil ich gesagt habe, gut, ich kann es mit niemandem spielen, da macht es für mich keinen Sinn. Kein Bock auf den Frust. Verstehe. Ich habe nie von denen gehört, ehrlich gesagt. Ich kann mich erinnern, dass es links war in verschiedenen Farben, das weiß ich noch, mehr weiß ich davon nicht mehr. Ja, und das heißt erschienen... nicht das Master-Schwert, sondern ich glaube das Schwert des einen oder so hieß das. Okay. 2003 gab es dann The Wind Waker für den Game Boy, was am Anfang alle gehasst haben, weil sie den Stil nicht mochten. Nein, nicht alle, außer du. Weil sie den Stil nicht mochten, weil sie das Gameplay nicht mochten, weil sie den vor allem weil sie den Grafikstil nicht mochten. Da hatte Nintendo aber einen riesen Fehler gemacht. Welchen? Sie haben den GameCube entwickelt? Nein, sie hatten halt so für den GameCube Promotion-Material rausgegeben. Mhm. Und ein Promotion-Foto war halt ein erwachsener Link im Schwertkampf mit Ganondorf. Also der menschlichen Form von Ganon. Das war der. Und deshalb haben alle gedacht, oh, jetzt kommt ein erwachsenes, cooles Zelda. Und dann stellen sie endlich das neue Zelda vor, damals noch auf der E3. Und dann war es eben Wind Waker. Und deshalb waren die Leute enttäuscht, weil halt Nintendo das irgendwie dumm vermarktet hatte vorher. Ja, davon gibt es übrigens auch ein Remake für die Wii U. Ein ausgezeichnetes Remake übrigens. Ja, ich habe die Wii U-Variante gespielt. Ich finde, von dem, was ich gespielt hatte, finde ich super. Ich habe mir danach einer meiner Lieblingsstreamer hat das auch gespielt. Habe ich ihm ein bisschen bei mir zugeschaut und habe ich festgestellt, ich weiß nicht mal ansatzweise, was diesen Game abgeht, weil er hat es, glaube ich, zu 100% durchgespielt, hat wirklich alles gemacht, jeden Scheiß angesammelt. Und ich sitze da so und denke so, wow! Hätte ich das gewusst, wäre mein Leben einfacher gewesen in dem Game. Ich habe es einfach gespielt ohne Streamer-Hintergrund, war aber froh für die Wii U-Variante, weil ich kein GameCube hatte. Wii U war ja das erste, was ich mir dann wirklich selber gekauft habe. Und Gott, habe ich es geliebt, mit diesem Boot rumzufahren. Ich glaube, ich bin irgendwo nur stundenlang mit diesem Boot rumgefahren. Ohne mich auf irgendeine Quest zu konzentrieren. Ich habe extra von meinem Kumpel den GameCube ausgeliehen gehabt mit dem Spiel. Und ich bin eigentlich nur die ganze Zeit über die See geschippert, hab Schätze gehoben, hab gehofft, eine Schatzkarte zu finden, damit ich dann wieder die Schätze heben kann, und hab dann immer die Fische gefüttert, damit sich die Karte aufdeckt. Oh, ich hab so einen Spaß dabei gehabt. Die Originalvariante kann man jetzt auch spielen auf der Switch 2 in dem GameCube-Emulator. Ja. Wir hoffen aber immer noch, dass es das Remake kommt, vielleicht noch irgendwann für die Switch 2. Wäre cool, wenn nichts dagegen. Wenn es endlich von der Wii U befreit wird, bin ich schlecht. Wenn nicht, kann das Originalvariante spielen. Das Originalvariante ist ein bisschen mies, hast du mir gesagt. Ich weiß nicht mehr warum. Was heißt mies? Der Vorteil von vom Remake ist halt nicht unbedingt, also die Auflösung, klar, dadurch sieht es halt viel besser aus. Ja, das ist ja klar. Aber ich finde, dass die Comic-Grafik halt sehr gut gealtert ist, darum geht's nicht. Sondern der simple Grund, dass du im Remake ein Segel bekommen kannst, mit dem du schnell in jede Richtung segeln kannst, ohne die ganze Zeit die Windrichtung ändern zu müssen. Oh, das kannst du im Original nicht? Nein. Okay. Da musst du halt immer, du musst gucken, wo... Also man kann natürlich auch als Purist sagen, es ist natürlich viel cooler, dass du den Kurs wirklich setzen musst, dass du halt dann mit deinem Taktstock dann auch den Wind vorgibst, damit du auch... hier, ich muss nach Südwesten, da muss ich den Wind erstmal dahin und da mache ich mich jetzt auf den Weg, haha. und das Segel hat halt eben auch doppelte Geschwindigkeit, weil bei aller Liebe zu dem Spiel, du siehst sehr viel Blau. Du siehst sehr viel Blau. So geil die Musik auf dem Ozean übrigens ist, die kann ich mir den ganzen Tag anhören, ohne dass sie mir langweilig wird. Aber es ist halt, es zieht sich manchmal, gerade beim zweiten Playthrough dann. Ich muss aber sagen, es finde ich tatsächlich auch im Remake zieht sich's, auch wenn es da schneller ist. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du bist mit der halben Geschwindigkeit unterwegs. Will ich nicht. Also mir ist schon die doppelte Geschwindigkeit manchmal ein bisschen zu langatmig gewesen. Der Vorteil, dass Link unglaublich, dass Comic-Grafik war, unglaublich viele Emotionen zeigen konnte. Oh, das war awesome. In der Wii U gab es sogar einen Selfie-Modus, was halt richtig weird war, einfach nur. Und das war halt so, dass du, er hat halt bei seiner Oma gelebt und seine Schwester wird entführt, wo seine Eltern sind, weiß niemand. Vielleicht sind sie halt ertrunken, was weiß ich. Auf der Elternfarm. Helden auf einer anderen Insel. Ja, wahrscheinlich. Und weil seine Schwester wird halt entführt und er macht sich halt zusammen mit Piraten auf den Weg, sie zu retten. Und wie er sich dann von seiner Oma verabschiedet. Oh, es bricht mir jedes Mal das Herz. Ja, vor allem, sie gibt dir das Gewand des Helden und so weiter, ist alles super. Ja, weil er hat Geburtstag und er ist halt im richtigen Alter, um halt... Er ist halt der Nachfahre des Helden der Zeit von Ocarina of Time. Und anscheinend ist es halt in der Zeitlinie Tradition, dass eben jeder 12-jährige Junge an seinem Geburtstag dieses Gewand halt trägt. Ja. An seinem 12. Geburtstag. Wobei ich sein Hemd mit dem Lobster drauf viel cooler finde, ehrlich gesagt. Ja, beim zweiten Playthrough, also wenn du NG Plus quasi machst, dann hat er das auch an. Ja. Für immer. Ich finde dieses Hemd einfach cool. Dieses blaue Hemd mit dem Lobster drauf, finde ich super. Ich habe es auch gespielt eine Zeit lang. Ja, absolut. Ich habe es auch gespielt eine Zeit lang. Ich glaube, ich habe sogar ein oder zwei Dungeons gemacht. Ich fand das Spiel richtig gut von dem, was ich gespielt habe. Ich hatte damit auch richtig Spaß. Ich glaube, ich werde es mir auch noch mal näher anschauen, wenn sobald vielleicht die GameCube-Variante mal oder sobald halt das vielleicht irgendwann mal das Remake endlich befreit wird. Ich habe keine Lust, meine Wii U anzuschalten. 2004 gab es dann wieder ein für den Game Boy Advance, und zwar der Minish Cap. Wie gesagt schon, das ist mit einer sprechenden Kappe, mit dem sprechenden Hut von Link. Der Minish Cap. Gibt's auch auf dem. Genau. Habe ich ja, leider nie erlebt. Gibt's auch auf dem Game Boy Advance Emulator, soweit ich weiß. Ist auch drauf. Ja, kann man da auch spielen. Hat halt den Look von Wind Waker übernommen. Haben mehrere Spiele danach. Ist das nicht 2D gewesen? Es ist zwar top-down gewesen, aber der Link war optisch so ein. Ich weiß nicht, ob es ein 3D-Model war, aber es war auf jeden Fall optisch sah genauso aus wie der von Wind Waker. Mhm. Ob es jetzt der er oder ein Nachfahre von dem sein soll, weiß ich jetzt nicht. Ich habe den Zeitstrahl jetzt nicht recherchiert vorher. Auf jeden Fall ist es ein sehr schönes Abenteuer. Es macht richtig Bock, weil es auch wieder so richtig schön kleine Rätsel hat, auch außerhalb der Dungeons. Das ist so das, was oft mal vernachlässigt wird, leider. Okay, dann hast du eine Mechanik, mit der du dich ganz klein machen kannst, halt zu einem Minish, ja, den Namensgebenden. Und dann kannst du halt dann über die Schreibtische klettern und da Sachen sammeln und sowas. Boah, okay, cool. Und es wird halt total interessant genutzt. Nicht komplett ausgereizt, wenn man mich fragt, aber gut genug. Und dadurch bleibt es halt eigentlich bis zum Schluss relativ frisch, weil es halt auch als Handheld-Teil nicht ewig geht. Ja. Für Leute, die sich jetzt sagen, hey, ich hab Bock auf das Game und möchte das kennen und ich hab das Switch, in diesem Family, erweiterten Nintendo Pass, ich glaube, der kostet 25 Euro, ich weiß es nicht mehr, wie viel es war im Jahr, da ist der Game Boy Advance Simulator dabei, da kann man den Minish Cap drauf spielen. Und absolut noch viele andere coole Games. Richtig, aber absolut empfehlenswert finde ich. Dann gab es 2005 Four Swords Adventures. Ist es, glaube ich, die Nachfolge von Four Swords oder einfach nur eine umgewandte Variante für den Gamecube? Nein, eine Nachfolge, okay. Also immer dasselbe wie Four Swords. Sie haben es halt nochmal versucht. Erfolglos. Auch das gekonnt ignoriert. Ich glaube, das war. Ich nagelt mich nicht drauf fest, aber es müsste eines dieser Gamecube-Spiele gewesen sein, wo du, wenn du Multiplayer spielen wolltest, das Advance-Kabel gebraucht hast, mit dem du dein Game Boy Advance anschließen musstest und das in jeden Port. Und das heißt, du musstest noch 4 Kabel extra haben und 4 Game Boy Advance. Richtig. Katastrophe. Absoluter Schwachsinn. Gut gemacht, Nintendo. Was jeder gut gemacht, bei sich Nintendo. Zu Hause liegen hat. Ja, ja, logisch. Auf jeden Fall. 2006 erschien dann das, was in der Promo damals angezeigt wurde für den Game Boy, GameCube. Ja. Wo die Leute gesagt haben, oh geil, endlich ein erwachsenes Zelda. Es ist ein sehr erwachsenes Zelda. Ja. Aber das ist, glaube ich, sogar eigentlich der düsterste Teil der Reihe. Und zwar Twilight mit Princess. Mit dem legendärsten E3-Trailer aller Zeiten. An den erinnere sich sogar ich noch, ja. Für mich der erwachsenste Teil aller Zeiten. Ist er auch. Aber du musst dir vorstellen, das war noch zu Zeiten, wo das Internet noch nicht so groß war. Ja? Das war ja, was hast du gesagt, 2005? Das heißt, es ist wahrscheinlich 2005 angekündigt worden auf der E3. Und da hast du halt ganz normal hier, wie hieß er denn? Der Chef von Nintendo America. Reggie? Hast du gehabt? Es war Reggie noch zu dem Zeitpunkt. Ja, genau. Ja. Da hast du, die haben ganz normal ihr Line-Up gehabt und dann kommt Reggie halt mit dem legendären Satz: I had one more thing for you. Ja? Und dann geht der Trailer los, der ultra episch war. Mit ultra epischer Musik hinterlegt, die gar nicht vom Spiel gewesen ist. Und das war so die wenigen Male, man kann sich das heute noch auf YouTube anschauen, wo auf einmal alle Zuschauer auf der E3 geschrien haben. Ich kriege heute noch Gänsehaut dabei. Ja. Weil alle gucken so, ja, was ist denn das? Ist, und wo langsam die Realisation reinkommt bei allen. Alle nur, ja, ja! Und dann kommt halt Miyamoto auf die Bühne und alle hätten ihn am liebsten die Füße geküsst. Ja. Einfach großartig. Und, kam ja auch für die Wii raus, ne? War ja, genau. Es war aber komplett als Gamecube-Spiel entwickelt, das hast du auch gemerkt. Ja, ja. Aber darum konnte ich ihn ja spielen, weil er auch für die Wii kam. Ich habe die Wii U-Variante hier. Ich habe es selber nie gespielt. Ich weiß nur, die Wii U-Variante. Kannst du die Welt spiegeln, soweit ich weiß? Ja, wegen der Wii-Variante. Die war ja gespiegelt, weil Link das Schwert da ja in der rechten Hand haben muss. Weil es halt mehr Rechtshänder als Linkshänder gibt. Und da konntest du die Welt spiegeln, das weiß ich noch. Selber gespielt habe ich es nicht, ich habe nur einen Stream davon gesehen. Ich fand's, aber es ist wirklich ein düsteres Ding. Du hast halt gefühlt den erwachsensten Link von allen, der sieht halt wirklich aus, als wäre er so Richtung 20 unterwegs. Ja, und sehr erwachsen auf jeden Fall. Er nimmt sich auch sehr erwachsen. Ja, ja, der passt auch auf die Kinder vom Dorf auf. Er ist halt eigentlich ein Hirte, glaube ich, also einfach so ein Ziegenhirte. Ja. Und wie es der Zufall will, natürlich wird er halt in ein großes Abenteuer geworfen, weil er natürlich der Nachfahre vom Helden der Zeit ist, was auch sonst. Richtig. Und kann sich halt, also das Zelda-Gadget in dem Teil ist, dass er sich halt in der Schattenwelt in den Wolf verwandelt, den du auch komplett steuern kannst, mit dem besten Companion aller Zeiten, nämlich Midna. So ein kleines Schattenwesen, die total frech ist, total aufgeweckt ist. Ich dachte immer, das ist eine Katze. Einfach eine Schattenkreatur. Das ist eigentlich, Spoiler, die Prinzessin der Schattenwelt. Und die wurde halt von einem bösen Zauberer halt aus ihrem Königreich vertrieben und sie braucht halt dann eben den Helden, um das zurückzuerobern. Richtig. Gutes Spiel auf jeden Fall. Absolut empfehlenswert von dem, was ich gesehen habe. Auch die erwachsenste Zelda übrigens. Richtig, wenn man es nochmal irgendwo finden kann. Bisher ist es kein Remake davon erschienen oder kein Re-Release, außer halt für die Wii U. Wir hoffen alle, dass es irgendwann kommt. Nintendo muss das irgendwann machen, weil das, bitte, um Himmels Willen. Vor allem, ihr habt es doch schon in der Schublade, was soll denn das? Erst bitte Majora's Mask, bitte. Dann können wir über alles andere reden. Da gibt es das 3DS-Remake von. Da gibt es die 3DS-Remake. Es ist ein Handheld-Remake. Hallo? Twilight Princess kam für GameCube und Wii, ist auch schon für zwei Konsolen rausgekommen. Reicht. Ich will Mask auf einer Konsole. Und zwar einer neuen Konsole. Nicht, das wäre cool, ja. Wir werden sehen, ob irgendwas zur Hörung kommt. Von der Hauptreihe geht es dann weiter. 2007 mit Phantom Hourglass. Da hat man, wie gesagt, mit dem Stil von The Wind Waker übernommen. Ich glaube, Phantom Hourglass, das könnte man sagen, ist im Prinzip die Fortsetzung von Wind Waker. Von dem, optisch, was ich hier sehe. Optisch auf jeden Fall. Spielerisch ganz anders. Spielerisch ganz anders, okay. Ja, weil es ist nun mal ein DS-Spiel gewesen. Das heißt, du musstest ganz viel mit dem Stylus, mit dem Stift machen. Und das heißt, du hast zum Beispiel mit dem Stift den Weg vom Bumerang gezeichnet oder halt den Kurs gesetzt für dein Schiff. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist halt ein schwächerer Teil der Reihe, einfach weil es mit dem Stift alles sehr umständlich ist. Ich glaube, du hast Link sogar mit dem Stift gesteuert. Okay. Was unglaublich umständlich gewesen ist. Kannst du dir ungefähr so vorstellen wie bei, kennst du noch Back to the Future von Telltale für den PC? Ja. Wo du Marty halt durch die Gegend ziehen musstest. So war das halt auch mit Link auf dem DS. Und nur halt schneller natürlich. Und du musst es zweimal tippen, damit er halt eine Rolle macht und sowas. Ja, total. Also sie haben den Stylus komplett ausgenutzt. Ja, an sich nett, dass sie versucht haben, das halt voll auszunutzen. Auch die Bosse nutzen das. Dann die Bosse sind dann nämlich so groß wie über beide Bildschirme, siehst du die dann. Sehr imposant. Aber durch die ganzen Mechaniken mit dem Stift ist es halt manchmal sehr anstrengend. Und bedingt durch die Struktur musst du halt den ein und denselben Dungeon immer und immer wieder rein. Den Turm der Meeresgottheit oder sowas. in dem nach jedem richtigen Dungeon wird da drin irgendwas freigeschaltet und du musst dann wieder da rein, um weiter nach oben zu kommen. Es ist sehr mühselig manchmal. Alles klar. Selber gespielt habe ich nicht. Wie gesagt, es ist ein DS-Titel. Max, hast du ihn gespielt? Nee, DS-Titel. Da habe ich recht wenige mir dann angeschaut. Da hatte ich andere Spiele. Ein Spiel. Okay, ja. Fire Emblem. Ja, Entschuldigung. Wie gesagt, ich habe die Dinge. Ja, genau. Ich habe die Dinger nie in die Finger gekriegt. Ich kann ja nicht sagen, wie der ist. Ich kann ja auch nicht sagen, wie der 2009er Teil ist, der Spirit Tracks ist. Ich weiß nur, davon hatte ich mal die Demo-Disc. Spirit Tracks gilt unter Fans mitunter neben Four Swords als das schlechteste Zelda-Spiel, das es gibt. Ehrlich, so schlimm. Liegt daran, dass du zum einen diesmal überhaupt keinen Helden an sich spielst. Er sieht zwar aus wie Link und Zelda ist auch da. Aber er ist eigentlich nur ein Zugführer, der auch kämpft. Und okay. Ein Zugführer, der kämpft. Und 90% der Zeit musst du halt gucken, dass du mit deinem blöden Zug da durch die Gegend tuckerst, im richtigen Moment halt anhältst an deinen Bahnhöfen und währenddessen kannst du angegriffen werden, musst dann mit dem Stift mit deiner Kanone am Ding zielen. Die Kanone kriegst du aber erst später, das heißt, du musst die Geschwindigkeit regeln, damit du nicht getroffen wirst. Das Einzige, was man dem Spiel geben kann, ist, wenn du im Zug unterwegs bist, das ist mit einer der geilsten Zelda-Melodien, die es gibt. Ansonsten macht es nicht viel anders als Phantom Hourglass, was das Kämpfen, Bewegen und Rätseldesign angeht. Aber das Ganze mit dem Zug, das ganze Gadget damit, das macht den meisten, mich eingeschlossen, leider nicht besonders viel Spaß. Cool. Einfach mal so, keine Ahnung, eine Zusammenfassung mal irgendwo im Internet gucken. Selber spielen ist mühselig. Nicht, dass es, wie gesagt, okay. Es ist immer noch ein Zelda-Spiel. Ja? Mhm. Es ist, nur weil es ein schlechtes Zelda-Spiel ist, ist es kein schlechtes Spiel. Ja? Das muss man hier nochmal, möchte ich hier nochmal bitte angeführt haben. Ja? Es ist immer noch ein cooles Spiel mit coolen Rätseln, guter Musik, aber gemessen am Zelda-Standard ist es sehr weit unten einzuordnen. Okay. Ich glaube, die kriegst du auch relativ schwer heutzutage, weil Nintendo halt Games halt aus irgendeinem Grund nicht mehr produzieren werden. Ja, gut, dass ich alles hier habe. was ich hier habe unter anderem ist die 2011 erschienene Legend of Zelda Skyward Sword für die Wii, wo ich mir auch wünsche, dass es mal was anderes rauskommt für die Wii. Kam es ja dann auch für die Switch mit der furchtbaren Eben. Steuerung. Aber genau, das war das einzige Zelda, was ich bis dahin nicht gespielt hatte, bis halt das Remake kam, weil ich keine Wii hatte. Ja. Ich verabscheue die Steuerung mit dem Controller. Ich verabscheue die Steuerung, Bewegungssteuerung habe ich schon immer gehasst. Ich mag die Wii einfach nicht. Und es ist aber ein gutes Zelda. Da habe ich tatsächlich, ich glaube, ich bin nach dem ersten Dungeon. Das ist echt gut. Also ich habe Spaß mit Skyward Sword. Es ist nicht der beliebteste Teil. Skyward Sword hat einfach, dass Link halt wie ein echter Charakter wirkt. Ja, schon. Im Vergleich zu vielen anderen Zeldas, wo er einfach nur da ist, weil er der auserwählte Held ist, sonst ist er halt da. Und hier hat er ein bisschen Persönlichkeit als Teil von dieser Flugleuten da oben im Himmel, wo er mit Zelda befreundet ist, aber beide ganz offensichtlich mehr als nur Freunde sein wollen. Und ich finde das alles ganz süß und gut gemacht. Also es ist gerade. Dann kommt das, was immer kommt, sie wird entführt und du darfst sie retten. Tada. Ja, weil sich natürlich herausstellt, dass sie halt die Nachfahrin der legendären Prinzessin Zelda ist. Tada! Und nicht einfach nur die Tochter vom Bürgermeister oder was auch immer der ist. Und dementsprechend dann kommt das ist der allererste Teil im Zeitstrahl, weil in dem Abenteuer halt erst das Master Sword, das Meisterschwert, geschmiedet wird. Da gibt's da gibt's auch so eine Entity noch dazu, dann gibt's Gaston. Ich meine natürlich den Böse, den Typen, der dich immer auf den Sack geht. Er ist Gaston. Sorry, ja, ist genau dasselbe. Der wandelt sich aber auch während der Geschichte. Ja, richtig. Aber von dem, was ich gespielt habe, gefiel's mir sehr gut. Ich mochte den ersten Dungeon zum Beispiel, den ich gespielt habe. Ich mag dieses Fliegen. Ich finde dass du von so Insel zu Insel fliegen kannst, Schätze finden kannst, Rätsel lösen kannst. Ich mag das Spiel. Ist gut. Wenn die Bewegung gegen das wäre, halt würde ich es halt viel lieber mögen. Also, mir ging es ja tatsächlich ähnlich. Den Nebenkram mag ich. Die Hauptstory kenne ich nicht genug. Ja, man erinnert sich halt eigentlich auch nicht an viel. Man erinnert sich halt daran, dass Link und Zelda selten so gut zusammen gewesen sind. Dass du halt wirklich gemerkt hast, das sind halt Teenager und die sind halt verknallt ineinander, aber sie haben sich selber noch nicht gesagt, ja? Und, und man kennt eben Bardo, den Gaston, ja, an den erinnert man sich meistens auch. Ja. Den oder Vogel den Bösewicht mit seiner langen Zunge. Ja, ja, der silberne Typ, der immer voll durchdreht, ja. Also ja, es ist ein gutes Spiel, ich mag das. An viel. Und natürlich an Fei, den Geist von deinem Schwert, der dir immer sagen muss, ja, es besteht eine 96%ige Wahrscheinlichkeit, dass Zelda da drin ist. Ja, genau. Und so, sag doch gleich, dass Zelda da drin ist. Aber du kannst ich hab nicht die Version sicher sein. Ich habe die Wii-Version mit dem Soundtrack noch hier. Der übrigens fantastisch ist. Eigentlich so gut wie jeder Zelda-Soundtrack in meinen Augen. Oder meinen Ohren, kann man sagen. Ich liebe die Soundtracks von den Dingern. Die Spiele sind halt, haben halt bewiesen, dass Spiele-Soundtracks auch orchestral perfekt wirken. Ja, war auch der erste Teil, der halt mit Orchester-Sound aufgenommen wurde, richtig. Ja. Dann gab es 2013 A Link Between Worlds für den 3DS. Das war, glaube ich, da, wo das 3D war, wo du dich dann 2D machen konntest, an Wänden langlaufen. Oh, das war hab ich nie klasse. Ich hab, das ist das einzige 3DS-Ding, das ich fast durchgespielt habe. Ah. Ich betone fast durchgespielt. Ich habe da Stunden um Stunden immer verbracht und habe es geliebt, über diese schwarzen Ritzen in die 2D-Welt zu gehen, um dann wieder 3D zu werden. Herzen zu sammeln, Waffen zu sammeln, oh, alles geil, aber der Endboss-Fight war für mich und meine dicken Finger nicht unbedingt schaffbar. Ich habe nicht mehr das Reaktionsvermögen auf dem 3DS gehabt, um rechtzeitig auszuweichen. Ich habe es damals durchgespielt. Oh, du hast es durchgespielt, nice. Ja. Ich habe es geliebt, so wie Markus auch. Ich mag halt einfach alles da dran. Die ganzen Easter Eggs, die da drin verborgen sind. Ja, es ist alles, weil es spielt in der gleichen Welt zu 100% wie eben A Link to the Past. Deshalb heißt es auch A Link Between Worlds. Ah. Und es ist die gleiche Oberwelt. Das heißt, wenn du den Super Nintendo Teil gespielt hast, weißt du grob, wo alles ist. Wenn es halt heißt, ja, du musst halt zu den Soras gehen, da weißt du schon, in welche Richtung du unbedingt musst. Yep. Und aber du hast natürlich auch die, diesmal ist es halt nicht die Unterwelt, sondern Low Rule. Haha, High Rule und Low Rule. Und ja, unglaublich gutes Wortspiel. Und da wechselst du halt hin und her und es ist halt ein wirklich cooles Abenteuer. Kann ich nur jedem empfehlen, der noch bereit ist, ein 3DS-Abenteuer zu zocken. Cool. Wie gesagt, ich habe es nicht in die Finger gekriegt. Es ist sogar relativ günstig, das kann man sich noch holen. Vielleicht schauen wir irgendwann mal an. Und was ich mir nicht anschauen. Wenn ihr spielt, sucht nach Majora's Mask. Sucht danach. Okay. Was ich nicht spielen will, was auch kein anderer spielen wollte, war das 2015 erschienene Triforce Heroes. Da habe ich nichts Gutes von gehört. Wo ich fast zu Nintendo-Zentrale gefahren wäre, um den auf den Tisch zu kacken. Ja, das war nicht nur, glaube ich, deine Intention. Von sehr vielen anderen. Nein, das Problem ist folgendes. Das ist auch wieder ein Multiplayer-Titel gewesen mit dem Triforce Heroes, drei Helden. Ja? Das kannst du alleine spielen. Da kannst du halt jeden Link einzeln steuern, wenn du einen Knopf drückst. Was umständlich ist, aber es geht. Oder du spielst es im Multiplayer. Aber im Multiplayer kannst du es nur zu dritt spielen, nicht zu zweit. Hä? Weißt du, meine Freundin und ich haben uns je eins gekauft. Das heißt, wir haben über 80 Euro dafür ausgegeben. Nur um festzustellen, dass es im Multiplayer zu zweit nicht funktioniert, obwohl du alleine auch den letzten Link steuern kannst. Aber im Multiplayer geht das nicht. Das heißt, entweder alleine oder zu dritt. Zu zweit ist nicht. Und das ist die dämlichste Designentscheidung, die ich je erlebt habe. Das ist natürlich ziemlich dämlich, das stimmt. Das heißt, ich hab das Spiel dann nie gespielt und es ist seitdem verstaubt, seitdem in meiner Zelda-Sammlung. Es ist da, aber ich meine, Carlas Version haben wir dann natürlich verkauft, logisch. Meine liegt halt mehr oder weniger ungespielt halt in meinem Regal, weil es halt zur Zelda-Sammlung gehört. Das ist schon mies. Nee, das hat mich so wütend gemacht. Weil von dem, ich habe dann so ein bisschen Let's Play reingeguckt. An sich ist es ein total süßer Puzzle-Plattformer gewesen. Es war jetzt kein Action-Adventure, sondern eher Puzzle-Plattformer. Und eigentlich total süßes Game. Aber fickt euch Nintendo. Muss ich noch gesagt haben. Weil, ja, ist, wenn ich das Spiel weiterspielen will im Multiplayer, müssen wir immer zu dritt sein. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist natürlich richtig schwachsinnig. Ja, das stimmt. Ja, Markus, hast du es gespielt? Nö. Ja, ich habe von allen Multiplayer-Teilen echt die Finger von gelassen. Clever. Gut. Kommen wir zum dem Teil, der mich tatsächlich aus meiner Ich mag Zelda nicht und ich habe keine Lust mehr auf Zelda rausgezogen hat. Und tatsächlich und mich zum Zelda-Enthusiasten gemacht hat. Und zwar das sehr umstrittene The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich lehne mich mal zurück. Ja, umstritten, schwierig. Was für die Wii U, für die Nintendo Switch damals rauskam. Markus hat sich damals die Nintendo Switch gekauft und hat mir irgendwie gesagt, hey, willst du das auf dir spielen? Ich so, ja klar. Was hast du denn da? Ja, wir haben Mario und Breath of the Wild. Ich so, zeig mir Zelda. Ich will mir das einfach mal anschauen, wie es ist. Ich liebe dieses Game. Das war der Grund, warum ich mir eine Switch gekauft habe. Weil es einfach, ich mache nicht die Hauptquest, das Spiel ist. Und mit anderen Worten, es ist für Stefan gebaut worden. Es ist genau dieses Thema, was ich so geil finde bei uns. Ich habe sie mir nicht ohne Grund vorgeschlagen, spiel's mal, weil es ist das Zelda, auf das ich am wenigsten Bock habe. Weil die Waffen gehen dir kaputt, es ist mach bloß alles, bloß nicht die Hauptquest. Und es ist tatsächlich ein Spiel, das mir zu groß ist für das, dass es ein Zelda ist. Es ist, wie hast du es, glaube ich, gesagt, Jürgen, es ist ein fantastisches Open-World-Game, aber kein Zelda. Ja, das fasst es auch erschreckend gut zusammen. Ja, das ist tatsächlich so. Ich mag das Spiel, ich liebe es, dieses Spiel zu zocken, aber ich habe nie das Gefühl, ein Zelda zu spielen dabei. Und deswegen will ich nicht spielen. Es steht Zelda drauf, dann muss für mich Zelda drin sein. Es ist ein Open World mit Zelda. Die dümmsten und redundantesten Dungeons, die ich je gespielt habe, weil jeder Dungeon sieht gleich aus. Oh ja, das sind alles scheiße. Also ich rede jetzt nicht von den kleinen Schreinen, ich rede von den Dungeons, von den großen Viechern, in die du reinklettern musst für die Story. Das ist übrigens nur vier. Vier Titanen, richtig. Und die halt... weil sie halt aus der gleichen Technologie aus dem alten Zeitalter von vor 100 Jahren ist, sehen die halt alle von innen gleich aus. Und deshalb ist das scheiße. Und die haben weniger, die haben nur ein paar kleine Physikrätsel, ansonsten sind da keine Rätsel drin, gefühlt. Die Rätsel, die du machen kannst, die sind alle in den Schreinen, die aber auch alle gleich aussehen. Die sind überall in der Welt verteilt, dafür ist die Open World da, damit du die kleinen Schreine findest, wo immer so eine kleine Aufgabe auf dich wartet, damit du dich daran kaputt knobelst. Genau. Aber die sehen drin auch alle gleich aus, mit der gleichen Musik. Und das war für mich halt sehr zermürbend aus der Zelda-Sicht gesehen. Da gebe ich Markus zu 100% recht. Dann habe ich die Zelda-Verse bisher verlassen. Das Zelda-Verse. Das Zelda-Verse. Ich fand's super, ich liebe die Welt, ich liebe das Erkunden, ich liebe die Dungeons nicht, aber ich liebe das Kämpfen, ich liebe es, dass deine Waffen kaputt gehen, das fand ich super, da bin ich aber auch einer der Einzigen. Mich stört nicht, dass die Waffen kaputt gehen, mich stört, wie schnell sie kaputt gehen. Da bin ich aber auch einer der Einzigen, denen das so geht, der das mag, gefühlt. Dann warst du nie mitten im Kampf und hast eine geile Waffe verloren und nur noch einen Stock in der Tasche. Oh doch, habe ich, mehrfach sogar. Aber ich war meistens ausgerüstet, weil ich da rumgelaufen bin, wo ich eigentlich hätte nicht gar nicht rumlaufen sollen und im Prinzip Endgame-Waffen hatte. Mich stört nicht, dass sie kaputt gehen, sondern wie schnell sie kaputt gehen. Ja. Weil wenn ich jetzt, wenn ich ein rostiges Schwert habe, soll es von mir aus schnell kaputt gehen. Aber wenn ich die legendären Waffen besitze, von den Gardisten des Königs, die dann auch aber nach, keine Ahnung, drei Kombos kaputt gehen, willst du mich eigentlich verarschen? Ich mochte die ganzen quirkigen Charaktere, die du gefunden hast. Den Fischfuckboy fand ich super. Fischfuckboy. Er sieht halt wirklich so aus. Den Prinzen der Soras, ich weiß, wie du meinst. Prinz der Soras, ja, den Fischfuckboy. Den fand ich super. Ich mochte die. Vor allem fand ich die Geschichte, die du erlebst. Es fühlt sich so an, als ob du ein Game verpasst hast. weil davor ist halt ein Haufen Zeug passiert. Und es ist tragisch, was da alles passiert ist. Das fand ich super. Das hat mich überrascht, wie gut das geschrieben war. Dass die Prinzessin von diesen Fischmännern zum Beispiel gestorben ist oder so. Oder das von diesen Vieles von der Story wird halt den Rückblenden erzählt, die du selber finden musst. Richtig. Und das ist alles sehr, sehr tragisch, was da passiert. Ich so, das ist gut. Das ist mega fun. Das ist richtig geil. Mit guten deutschen Voice-Acting übrigens. Mit fantastischen deutschen Sprechern, ja, richtig. Wo ich auch sehr überrascht war, wie unglaublich gut die waren. Ich liebe dieses Game. Ich finde das absolut großartig. Ich mochte den Goronen am liebsten. Ich mochte die Vogelmenschen am liebsten. Ich fand die cool. Getoppt wird das Ganze aber tatsächlich von in der Reihe. Eine Sache haben wir noch vergessen zu erwähnen, bevor du weitergehst. Ja. Das große Gadget aus dem Teil ist ein Tablet. Oh ja, das Wii U Tablet. Wo du die verschiedenen Apps drauf installierst. Ja. Ja. Damit du mit der Welt interagieren kannst. Also mit Magnetkraft, mit Stoppkraft, glaube ich, und noch ein paar anderen. Und damit hast du halt, du konntest es einfrieren und das letzte habe ich gerade vergessen. Bomben konntest du machen. Und Amiibos. Ja, die Amiibos konntest du auch aktivieren. Damit hast du dir halt. Wenn du den Wind Waker Amiibo draufgelegt hast, ist Fisch vom Himmel geregnet. Total klasse. das wollte ich halt nur noch erwähnt haben, weil du hast halt nicht mehr Zelda-typisch halt den Enterhaken und den Bumerang und den ganzen Kram. Du hast halt nur deine vier oder fünf Apps auf deinem Tablet und das war's. Ja. Ansonsten, ich finde das Ding super. Getoppt wurde es von mir tatsächlich als All-Time-Favorite von 2023, Tears of the Kingdom. Ich vergöttere dieses Game. Es ist eigentlich Breath of the Wild besser. Es ist so, so gut. Wie auch immer Nintendo geheim halten konnte, dass du auf drei Ebenen in diesem Spiel spielst, ist mir die haben Rätsel. Die ganze Zeit eigentlich nur gesagt, ja, du bist vor allem auf den Himmelsinseln unterwegs, die neuen. Ja. Und kannst halt ins alte Hyrule, es sind halt keine Ahnung, ich glaube 5 Jahre vergangen oder sowas, ich weiß gar nicht. Und sowas, da hat sich halt die Welt ein bisschen verändert. Nicht so sehr, wie man halt sich vielleicht wünschen würde, aber sie hat sich verändert. Und aber es gibt halt noch eine Welt unter der Welt, die nochmal so groß ist wie die normale Welt zum Erkunden. Ja. Und es ist gigantisch. Es sieht fantastisch aus, auch noch mit der normalen Nintendo Switch. Natürlich. Ich habe die Switch 2 Variante ist der Hammer. What the hell, soll das eigentlich rauskommen sollen? Aber dennoch auch die normale Switch Variante sieht so gut aus. Ja, aber auch die normale Switch Variante sieht immer noch sehr gut aus. Das sind Magier auf dem System, wie die das da hingekriegt haben. Ich liebe dieses Game. Ich habe es noch nicht durch. Ich bin immer noch am Erkunden und am Sachen finden, am Rätsel lösen. Können wir Aonuma-san den Kopf von denen und sein Team mal ganz kurz zu Game Freak rüberschicken? Ja, bitte. Das wäre schön. Obwohl Game Freak jetzt gezeigt hat, dass sie Grafik eigentlich können. Ja, aber nur nicht auf Nintendo. Also es ist wirklich fantastisch in meinen Augen. Ich liebe dieses Game. Ich vergöttere dieses Game. Aber ist es ein Zelda geworden? Nein. Nein, es ist dasselbe wie Breath of the Wild. 100%. Weil du sagtest, es ist besser. Also besser würde heißen, es ist dann wenigstens ein Zelda. Nein, es ist einfach nochmal Breath of the Wild mit mehr Funktionen. Ja, okay. Breath of the Wild mit Funktionen und cooler und hübscher und besser. Ich habe mich bewusst davon ferngehalten, um nicht noch mehr enttäuscht zu werden. Es genannt, als es rauskam, es ist ein Wild-like. Es ist ein Wild-like, richtig, ja. Was ich sehr lustig fand, ist, die Queen ist gestorben und es wurde angekündigt, Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Verstehst du? Tears of the Kingdom. Furchtbarer Joke. Den Joker hat ein Kumpel gemacht, der war als einziger fand er den lustig. Wenn du aber ein normales Zelda haben möchtest, dann empfehle ich dir Echoes of Wisdom, was ich dir zum Geburtstag, glaube ich, war das, was ich dir geschenkt habe. Das ist gut. Das ist auch sehr, ja, sehr gut. Ja, das ist aber auch kein Zelda in dem Sinne. Nicht in dem Sinne, aber du spielst zum ersten Mal als Zelda. Es ist ja im Prinzip eine Fortsetzung, Anführungsstrichen, von Link's Awakening oder andere Zeitlinie von Link's Awakening. Was ist das? Das ist dieselbe Grafik. Das ist cool. Du kannst mit dem Stab, den du da findest, als Zelda spielst, kannst du so Kopien von Gegnern und Gegenständen errichten. Ja, und du musst sie halt die ganze Zeit, Zelda kann ich selber kämpfen, die muss halt gespeicherte Minions dann immer auf die anderen Minions schicken. Ja. Das ist cool. Das ist ein sehr gutes Spiel, Markus. Das kann ich, würde ich mal ausprobieren an deiner Stelle. Ja, es ist noch auf dem Stapel. Es ist noch auf dem Stapel. Ich habe den ersten Dungeon davon gespielt. Es ist auf jeden Fall abwechslungsreich, zumindest am Anfang noch. Ich glaube, wenn du erstmal so ein, keine Ahnung, Stufe 5 Mods hast, was alle anderen wegschlachtet, ist es, glaube ich, nicht mehr so spannend. Richtig. Es ist cool gemacht, finde ich. Auf jeden Fall. Ja, die Idee ist auf jeden Fall interessant, die muss aber definitiv noch ausgebaut werden. Storytelling ist auch ganz cool, damit mit Imposter-Syndrom und so weiter. Das Traurige ist ja eigentlich, du spielst Zelda, aber damit sie die Bosse bekämpfen kann, muss sie eine Kraft aktivieren, mit der sie halt quasi das Link-Skin aktiviert. Ja, und dann. Wo du dann in Bosskämpfen quasi doch als Link spielen musst, um zu gewinnen. Es ist ein bisschen dämlich, ja. Aber dennoch ist es cool. Wenn ich kurz eine Parallele dazu ziehen darf, ganz kurz, kleiner Exkurs. Es kam von Kingdom Hearts dieses Rhythmusspiel raus, wo Kairi die Hauptcharakterin war. Oh ja, hör auf. Und das Geile ist, dann begegnet sie am Schluss halt dem bösen Bösewicht und fiesen Fiesling Xehanort. Ja? Aber damit sie ihn bekämpfen kann, verwandelt sie sich wieder in Sora, um zu kämpfen. Und da muss ich halt dran denken, weil ich das so geil finde. Ist so bescheuert. Wie gesagt, Exo Wisdom 2024, gutes Game, nur empfehlenswert. Auf der normalen Switch ruckelt es etwas, auf der Switch 2 die Variante, die ist super. Das ist die Hauptreihe gewesen. Es gibt ja nicht nur Hauptreihen von den Sachen, es gibt ja auch Milliarden und Abermilliarden und Milliarden und Milliarden von Ablegern und natürlich auch Varianten. Die erste ist von 88 von der Game Watch, habe ich nie gespielt, ich kann es euch nicht sagen. Die ersten, die uns da eigentlich auffallen sollten, wäre halt Link's Awakening DX, was im Prinzip die Game Boy Color Variante von Link's Awakening ist. Die aber auch zensiert wurde, ja. Die aber auch zensiert wurde, richtig, ja. Weil ansonsten gab es davor Dinge, die kannte kein Schwein. Link, die Fratzen des Bösen. Für das Philips CDI. Das ist dieses Excuse Me, Princess. Nee, das Excuse Me, Princess ist vom Cartoon gewesen. Ist vom Cartoon, nee, ist glaube ich auch von ein, es kam auch einen von diesen Philips CDI Games drin vor. Es war halt so, dass halt Philips für einen kurzen Zeitraum halt die Nintendo-Lizenzen hatte, weil Philips, glaube ich, in dem Deal irgendwie einen Soundchip für Nintendo entwickelt hatte oder so. Ja. Und das heißt, sie durften offiziell Nintendo-Spiele machen. Und da kam halt ein furchtbares Mario-Spiel bei raus, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Und, keine Ahnung. Ja, ist auch nicht wichtig. Und halt die drei Zelda-Spiele, die alle ganz fürchterlich sind. Ja. Mit furchtbaren im Paint gezeichneten Zwischensequenzen. Ja, ja, das ist Katastrophe. Aber überraschend professionell auf Deutsch vertont. Echt? Auf Englisch gar nicht. Ja, ich meine, ich fällt gerade nicht ein, aber der Link-Sprecher ist ein bekannter Sprecher. Oh mein Gott. Und du hast den Sprecher von Arthur, von King of Queens zum Beispiel, der spricht, glaube ich, den König. Also das sind ein paar bekannte Stimmen dabei. Ist total gruselig. Weird. Ansonsten, wenn man durch die Liste hier durchgeht, sind das halt alles Re-Releases vom GameCube, wie The Legend of Zelda Collector's Edition. Der NES-Klassiker nochmal aufgelegt. Was aber, sag mal, wie viele Leute, als du damals in dem Game-Shop deines Vertrauens gearbeitet hast, wie vielen Leuten hast du abgeraten, Link's Crossbow-Training zu kaufen? Ich habe den Leuten zumindest gesagt, was es ist. Weil das ist einfach nur, ein Lightgun-Shooter. Das ist ein Scam. Das ist ein Lightgun-Shooter. Ja, vor allem, der geht nur eine halbe Stunde. Oh Gott. Also außer du gehst auf Highscore-Jagd natürlich, aber im Normalfall, der dauert eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde. Das ist traurig, absolut. Aber damit wir es nicht unterschlagen, es gab einen Re-Release für den GameCube von Ocarina of Time, wo auch das sagenumwobene Master Quest dabei gewesen ist. Ja, was du heute nicht mehr bezahlen kannst, by the way. Und das ganze Master Quest kannst du auch auf dem 3DS-Remake freischalten, wenn du es einmal durchgespielt hast. Ja. Master Quest ist quasi die schwerere Variante von Ocarina of Time, wo die Rätsel knackiger sind und knapper getimed sind vor allem. Sehr empfehlenswert, wenn man Ocarina of Time halt ein-, zweimal so oft durchgespielt hat. Ich hab die 3D-Variante hier für den 3DS. Habt ihr die 3D-Variante gespielt? Du, Jürgen, auf jeden Fall. Markus, du? Nee. Oder war das schon die Zeit vorbei, wo du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr auf Handhelds? Ich habe tatsächlich irgendwann einfach mit diesen kleinen Displays ein Problem bekommen. Ja, ich verstehe. Also Switch, das ist für mich ein Handheld, wo ich auch ein angenehmes Display habe. Ja, bei mir ist das auch dieses Problem. Ja, der 3DS XL geht aber eigentlich noch in Ordnung. Ja, meine Hände sind trotzdem zu fett und zu groß. Ich habe halt keine kleinen Japanerhände. Ist halt immer so. Nee, ich habe kleine Frauenhände, Gott sei Dank. Dann gab es ja auch noch die ganzen HD Remasters-Teile, die wir schon erwähnt haben. Aber auch Markus Hass-Variante von Games, und zwar Hyrule Warrior. Das gab es nie, das wird es nie geben. Niemand will irgend so ein behindertes. Ja, deshalb ist auch der nächste Teil schon angekündigt. Ja, deswegen gibt es auch drei Teile von, by the way. Nee, der nächste Teil ist ja schon angekündigt. Der kommt ja für die Switch 2. Ich werde es so lange leugnen, bis sie in der Versenkung verschwinden. Das kannst du vergessen. Das ist schon eine eigene IP. Die sind leider, diese ganzen Musou-Games heißen die, glaube ich, ne? Musou-Games, ja. Ja, die sind halt leider sehr, sehr erfolgreich. Der erste Teil war halt noch gut. War das die Variante oder die andere Variante mit Linkel? Mit der die auf dem 3DS war die mit Linkel. Ja. Es sind ja diese Warrior. Das Lustige bei Linkel ist ja, dass viele dachten, was, die haben jetzt einen weiblichen Link reingebaut, bla bla bla. Nein, dem ist nicht so. Das ist ein Mädchen, das sich für die auserwählte Heldin hält. Sie glaubt, dass sie das ist, aber sie ist es gar nicht. Und das macht das Ganze wieder total dämlich, sympathisch. Ja? Sie ist leicht dämlich, habe ich auch mitgekriegt. Ja, aber sie so verläuft. Dämlich, naiv würde ich es eher nennen. Naiv kann man es besser sagen, ja. Das war auch in der Definitive Edition dann da, in der Switch-Version. Ja, da hast du ihren Kompass, glaube ich, bekommen. Ja, die habe ich sogar hier, die Edition, ja. Weil natürlich habe ich sie. Weil ich glaube, das war die Version mit allen DLCs, weil die hatte die... Das die, ist so die ein Umfangsmonster. Ja, das habe ich auch so gesehen. So ein Umfangsmonster. Das ist, keine Ahnung, das ist eigentlich ein Fass ohne Boden. Das kannst du vom Umfanglevel schon mit Monster Hunter Generations Ultimate vergleichen. Jesus. Das ist krass. Es ist so fucking riesig. Du kannst so unendlich viel Zeit in dieses Spiel investieren. Es ist ekelhaft. Dasselbe geht übrigens auch für Hyrule Warriors. Das ist 2020 erschienen. Zeit der Verheerung. Für alle. Auch für Zeit der Verheerung, was im Prinzip so als Vorgeschichte gilt für Breath of the Wild. Eben nicht. Sie haben es beworben als Vorgeschichte. Als vermarktet wurde, ja. Aber was es nicht ist. Nein, es hat einen Zeitreiseplot. Dadurch hat es damit überhaupt nichts zu tun. Bisschen weird. Es war nicht schlecht, das habe ich hier gehabt. Das habe ich ein bisschen angespielt. Das war dir, was ich gespielt habe, was eigentlich gar nicht hier will. Ansonsten hast du halt einen Haufen Re-Releases. Die halt immer wieder rausgekommen ist. Was halt immer noch nicht rausgekommen ist, ist Wind Waker in HD für die Switch 2. Das liebe ich jedes Mal, wenn eine Direct angekündigt wird. Ja, jetzt wird's aber angekündigt. Das hat hier Experte XY, weiß das ganz genau. Das ist der hat schon immer alles geleakt. Der weiß, dass das jetzt angekündigt wird. Genau. Das wird auf jeden Fall richtig angekündigt. Auf jeden Fall hundertprozentig. Nee, leider nicht, Freunde. Leider nicht. Ansonsten, wie gesagt, ganze Re-Releases, die Spiele gibt es mittlerweile fast alle für fast alles. Also es gibt fast alle Zelda-Games für fast alles, was man heutzutage spielen kann. Leider nicht alles. Wie gesagt, die wichtigsten fehlen noch. Vielleicht kommen sie irgendwann nach. Wir werden sehen. Wäre schön. Wir haben zumindest das Original Wind Waker schon mal auf der Switch 2. Ja. Wir haben schon das originale Wind Waker, richtig. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, es ist so. Wenn Nintendo sich nur nicht ständig querstellen würde gegen die Scheiße, wäre alles super. Aber die Ultimate halt Classic Collection Reihe. Ich meine, auf der einen Seite sind die so eklig süchtig nach Geld. Ja. Aber sowas, was einfach nur Geld drucken würde, weil die haben das Spiel ja schon in der Schublade. Richtig. Und die haben ja Wii U-Spiele rüber geworfen wie Kamelle. Und ausgerechnet die beiden, wo gefühlt die ganze Welt drauf wartet, nicht... So ein Blödsinn. Hey, aber wir geben euch Skyward Sword mit einer beschissenen... Wir wissen, wir brauchen die Bewegungssteuerung nicht. Ja, die war kacke. Gut, wir machen eine Controllersteuerung. Die ist noch furchtbarer als die Bewegungssteuerung. Ja, das ist keine Controllersteuerung. Du steuerst das Schwert mit dem Stick. Ja, Ist ja aber nicht, wie du denken würdest. Nein, du musst trotzdem erst zurückziehen, damit er mit dem Schwert ausholt und dann in die Richtung schlagen. Ja, komplett bescheuert. Auch immer sich das ausgedacht hat. Ja, vielleicht ging es nicht anders. Wie gesagt, Zelda, es ist eine fantastische Spielereihe. Ich hatte verloren gehabt und danach wieder gewonnen, halt mit den späteren Teilen, die für manche Leute keine Zeldas mehr sind. Auch gerechtfertigt, selbstverständlich. Ich finde die Games einfach super. Was sagt ihr zu den Zelda-Games? Zelda ist ein Teil meiner Identität einfach. Zelda absolut klasse. Ich warte nur, dass sie endlich mal wieder ein geiles neues Zelda rausbringen. Ich meine, ein großes Zelda Einzige. Breath of the Wild Plakat ist hier bei mir im Wohnzimmer an der Wand. meine Umschnalltasche ist schon immer eine Zelda-Tasche gewesen. Zelda ist einfach ein Teil von mir. Das kann ich aus meinem Leben gar nicht mehr wegdenken. Ich würde es so ausdrücken, Stefan. Wenn Square so weitermacht, dann nimmt Zelda den Platz von Final Fantasy ein. Jesus. Ja gut, okay. Nicht Zelda schlecht. Gibt mir immer noch, bis jetzt auf diese zwei Spiele, gibt mir immer wieder genau das, was ich von Zelda will. Und da kann ich ihnen diese zwei Patzer mal erlauben, wo sie Mainstream Open World Kram machen. Bringt neue Zelda-Fans. Ja, sie haben ja gut, dass du's. Keiji Aonuma, der Producer, der macht das ja schon seit, ich glaube, seit Skyward Sword ist er das. Da hat Shigeru Miyamoto abgegeben gehabt. Ja. Der hat schon gesagt, dass es jetzt das auf jeden Fall das letzte Zelda in dieser Spielwelt ist. Das hat er fest versprochen. Also hoffen wir mal, dass sie dann auf die Fans auch hören und mal wieder ein traditionelleres Zelda machen. Und da freue ich mich dann riesig drauf. Weil das kann dann wieder nur gut werden. Wie gesagt, da kriegst du, was dir versprochen wird. Wo wir gerade dabei sind, habe ich die perfekte Frage an euch. Wenn der Miyamoto sagen würde, der Typ ist mir egal, ich gehe jetzt zu Jürgen, du, machen wir ein neues Zelda, was würdest du tun? Wie gerade eigentlich schon gesagt, schön traditionell mit richtig schönen Fallen durchsetzten Tempeln, mit viel Kram, mit vielen Nebenquests bitte und vielleicht, damit wir so ein bisschen auch die Stefans dieser Welt abholen können, halt die Hälfte der Größe von Breath of the Wild. Damit du trotzdem eine große Spielwelt hast, eine sehr große zum Erkunden, aber eben auch die alten Hasen wie Markus und mich trotzdem mitnehmen kannst. Das wäre so ein bisschen mein Ansatz. Das wäre cool, ja. Markus? Ich würde komplett in die düstere Schiene gehen. Erstmal mit einem Remake von Majora's Mask anfangen, dann nochmal Twilight Princess hinterher und dann gleich die Saga mit noch drei Teilen, die in diesem düsteren Stil bleiben. Einfach nachziehen, so ein Dreiteiler noch dahinter hängen. Dass du so eine richtige Blutlinie hast von links. Können wir dann vielleicht einen Teil bekommen, wenn ich das jetzt noch so mit brainstormen darf, wo wir mal wirklich Dark Link spielen? Ja, das ist dann das Finale, der dritte Teil. Stell dir vor, du spielst wirklich eins, das wird nie passieren, weil es Nintendo ist. Aber stell dir vor, du spielst ein Zelda, wo du nach und nach als Link Rogue gehst. Ja, deswegen wollte ich ja einen Dreiteiler und im dritten Teil bist du dann Ganondorf. Also da bist du auf der Position, da hält sogar Ganondorf und denkt sich, wow, Link, das können wir nicht machen. Das ist so, das Masterschwert in so ein dunkles Masterschwert verwandelt. Ich hätte gern eine Aufbausimulation, wo du Hyrule aufbauen musst, nachdem Hyrule zerstört wurde. Und wir nennen es Age of the Kingdom. Und wir machen daraus ein RTS-Game und am Ende ist es dann darauf hinaus, dass es dann ausartet in eine Wirtschaftssimulation. Und du musst dich freikaufen. Und du musst dich freikaufen, richtig. Du musst dann mit anderen Zeitlinien musst du dann handeln und dein eigenes Dorf aufbauen. Ja. Weißt du, das ist so das Genre, was am allerwenigsten zu Zelda passt. außer vielleicht FPS noch, aber sonst. Willst du mit Zelda den Nomura machen? Weil du gerade Zeitlinien kreuzen sagst. Ja, das wär's doch, ja? Das gab's noch nicht. Nein, in Zelda wird nicht rumnumurat. Sowas hat schon mal eine IP zerstört. Ich weiß, ja. Nein, aber es wäre extrem witzig, wenn es Ich meine, Aufbaustrategie sei, dann täte niemals funktionieren. Wäre Blödsinn. Aber ist ja lustig. Warum nicht? Wenn dann im kompletten Nintendo-Universum, das heißt das Mushroom Kingdom hast, dass du Hyrule hast und so weiter, das wäre doch viel interessanter. Ja. Wobei, doch. Dann am Ende... Dann machen wir E-Sports. Nice. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, Stefan. Wir machen das, das wird ein Flop mit Ankündigung, dann fehlt ihnen Geld und dann sitzen vielleicht die IPs auch mal lockerer für Remastered. Nein, weißt Siehst du, was noch... Alles nee, ich gefallen. Weiß, was noch fehlt. Ein Zelda MOBA. Ein Zelda... Ja, oh, Nein. Ein Service ein Zelda, Game. Live Service Game. Zelda Game. Wo du das Schwert in Stücken freischalten musst. Nur wenn du es in der Gacha-Box bekommst. Ja, genau. Nein. Das Master Schwert kannst du nur schwingen, wenn du entweder 2,5 Jahre Zeit investierst oder uns $40 gibst. Im Monat. Ansonsten darfst du das Master Schwert nicht mehr benutzen. Sonst verliert das Master Schwert wieder seine Kraft, ja. Reden wir lieber nicht zu laut, sonst passiert es noch. was ich hiermit in meinem Fluch oder Segen versprechen werde, euch da draußen, ist, dass wir Wind Waker und Twilight Princess auf die Switch bzw. Switch 2 bekommen in 2 bis 3 Jahren. Das verspreche ich euch. Ich muss das sagen, ansonsten passiert es nicht. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön, dass ihr beide mit mir über Zelda gesprochen habt. Jederzeit. Immer wieder gern. Und damit verabschieden wir uns und verabschiede ich mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt, aber macht's gut.